TH Beats. Feel the power of high quality. What can't you find? Why don't you tell me what's really on your mind? Am I walking asleep? Can this dream be true? All the secrets I keep, I can't keep. Schau, ich weiß nicht mehr, wo ich stehen soll. Von all den anderen hab ich nun endlich die Nase voll. Nun die Welt, sie dreht und dreht sich im Kreis. Und die Unschuld ist so rein und bleibt nun endlich auch weiß. Wir nehmen den Rat nicht an, den uns die Welt hier gibt. Alle kämpfen nur für sich, handeln stellt selbst verliebt. Doch auch wir halten einmal zusammen, nur wenn wir einmal müssen, aber fest und dann. Yep. Wir haben Verantwortung für diese Erde hier, für den Planeten, die Pflanzen und auch jedes Tier, das diese Erde bewohnt. Erkennst du unsere Daseinsberechtigung schon? Wir wollten nur leben und bekamen das Hundertfache dieser Sache, von der ich mich betören lasse. In den alten Zeiten wurde die Bibel so ausgelegt. Es ist der Mensch, der an der Spitze der Nahrungskette steht. Wir untereinander verlangen immer noch nach mehr, uns selbst zu gefallen und vergeben den anderen Leuten. In den soliden Bauten regelt der Synapsenverkehr, was wir tun und heute weiter brauchen. Why don't you seek? Why can't you find? Why don't you tell me what's really on your mind? For you! For me! For me! For why you! Why don't you seek? Why can't you find? Why don't you tell me what's really on your mind? Alles hat einen Sinn, dass sich die Erde weiter dreht. Obwohl es der Mensch ist, der mit ihr schlecht umgeht. Anstatt gegen uns zu kämpfen, werden wir nur gewarnt davor, dass die Erde es ist, die die Macht inne hat. Die Fische schwimmen weiter und der Regen, er fällt auch auf die heiße Wüste, damit sich Leben aufbaut. Die Lebensenergie, sie wie sie wächst und wächst. Und alles andere wird von dem Leben geschätzt. Die Menschen sie zerstören und die Natur sie baut auf. Um uns zu bewahren, nehmen wir die Zerstörung in Kauf. Doch wie Kill the Boss möchte jeder über andere herrschen. Und dabei sind es Menschen, die die Bodenschätze bergen. Es ist ein Seilziehen zwischen der Natur und dem Mensch. Ein Mensch, der die Natur noch nicht ganz kennt. Deshalb sind wir auf die Wahrheit noch nicht gestoßen und haben keine Ahnung, nur der Fantasie gelogen. Why don't you see? Why can't you find? Why don't you tell me what's really on your mind? For you! For me! For me! For why you! Why don't you seek? Why can't you find? Why don't you tell me what's really on your mind? For you! For me! For me! Why for don't you, you seek? Why can't you find? Why don't you tell me what's really on your mind? For you! For me! For me! For why you! Why don't you seek? Why can't you find? Why don't you tell me what's really on your mind?